Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Gott segne dieses Wort. Gott hilft uns gern. In diesem Bibeltext hier, aus dem Vers aus dem Jakobusbrief, lernen wir, worauf es doch ankommt, wenn wir Weisheit brauchen. Also Weisheit von Gott, unserem Herrgott. Denn oftmals wissen wir nicht, welche Richtung wir gehen sollen, welchen Weg wir gehen sollen. Und wenn wir als reue Sünder zu unserem Herrn Jesus Christus kommen, dann lernen wir, dass hier Gott nicht nur seinen Willen uns mitteilt, uns ins Herz spricht durch den Heiligen Geist, sondern auch, dass er uns gerne hilft. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir einen Gott haben, unseren Herrgott, unseren Jesus Christus, der uns gerne hilft, wenn wir zu ihm kommen und uns seinen Willen zeigt. Und das ist der beste Weg für uns, den wir gehen können. Und wir auch nicht keine Sorgen machen müssen, dass er uns Vorwürfe macht zum Beispiel. Also das ist ganz wichtig. Das heißt eben, ganz wichtig ist, dass wir uns von Sünde lossagen, mit Christus Hilfe, und es reue Sünder bekennen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und dann in diesem Zusammenhang Gottes Liebe und Hilfe und Weisheit erfahren können. Denn unser Herrgott möchte uns helfen. Und er möchte uns sogar mehr helfen, als wir das wollen. Und es macht also nur Sinn, zu ihm zu kommen, in Wort, in der Bibel und im Gebet. Und er hilft uns dann mit Sachen, wo wir gar nicht weiter wissen. Und das ist unser liebender Herrgott. Denn Gott hilft uns gern. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit aus dem Jakobusbrief, dass du uns allen hilfst, alle reuige Sünder, die zu dir kommen, und deinen Willen, Gottes Willen für unser Leben haben wollen, ausleben wollen und dein Rat und Tat von dir oftmals sehr praktisch brauchen. Und du hilfst uns, und das nicht nur gerne, sondern du machst uns auch keine Vorwürfe. Und wir sind dir sehr, sehr dankbar dafür, als unser liebender himmlischer Vater, dass du so bist. Und das ist nur ein Merkmal, dass du allliebend bist, allgegenwärtig und allmächtig bist, unser Herrgott, unser Jesus Christus. Und an unserer Stelle, sozusagen als unser Hohepriester, im Himmel für uns Sachen tun kannst durch den Heiligen Geist, die wir selber in eigener Sache und eigener Stärke niemals tun können und können. Und die Einladung ist immer da, dass wir uns dir unterordnen und von dir die Weisheit, die du uns gibst, in unsere Herzen sprechen lässt. Und wir beten auch, dass andere Menschen, dass viele Menschen, alle Menschen mehr über die Weisheit lernen. Da haben wir auch die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel und 6. Kapitel. Da haben wir direkt Weisheit von dir, die du uns mitteilst, unser Jesus Christus, mit vieler praktischer Hilfe für den täglichen Umgang miteinander und auch in Beziehung zu dir, zum Reich Gottes. Ein Geschenk ist das. Also wir danken dir, Jesus, für all dieses Beten, dieses in deinem geheiligten Namen. Und sprechen in Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.